Das sind unsere Themen. Neues Feuerwehrgerätehaus in Husum, vierte Zwergenweihnacht in Hoya und wichtiger Sieg für Aue. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Der Wirtschafts- und Marketingausschuss tagt morgen um 17 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Leitbildentwicklung der Stadt Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die Fördergemeinschaft Hoya lädt am 1. Dezemberwochenende zur vierten Zwergenweihnacht ein. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag laden zahlreiche Highlights die Gäste in die dortige Altstadt. Unter dem diesjährigen Motto Zwerge fahren Eisenbahn wird es viele Besonderheiten geben, so Marianne Wehr vom Arbeitskreis Weihnachtsmarkt. Ja, die Besondere an der Zwergenweihnacht ist natürlich eigentlich, dass so ein kleiner Ort wie Hoya so eine sensationelle, schöne, verträumte, verspielte, wunderbare Zwergenweihnacht kreiert hat und dass jedes Jahr immer wieder ein bisschen was dazukommt. Dieses Jahr eben, dass die Zwerge Eisenbahn fahren. Das ist heute für dieses Jahr unsere neue Idee dazu. Am Horstberg in Husum entsteht ein neues Feuerwehrgerätehaus für die beiden Ortswehren Husum und Großwalingen. Bei dem Aufbau halfen hauptsächlich die Angehörigen aus den Altersabteilungen der Feuerwehr. Das Durchschnittsalter der freiwilligen Helfer läge bei über 60 Jahren, so der Ortsbrandmeister Andreas Hake. Durch das Mitwirken konnte die Weiterarbeit der Fachfirmen in dieser Woche garantiert werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Dem Handballverbandsligisten SV Aue Liebenau gelang am Wochenende ein wichtiger Heimerfolg. Gegen die Gäste aus Oldendorf gelang Grün-Weiß ein 34-23 Sieg. Die Bedeutung dieser zwei Punkte ordnet Trainer Carsten Thomas ein. Es war eine wichtige Geschichte, weil wir 4 Punkte Vorsprung gehalten nach unten. Das wird bis zum Ende eng bleiben unten drin. Und von daher, gerade die Heimspiele, die zählen doppelt. Ne? Da müssen wir unsere Punkte holen. Und nächste Woche haben wir noch ein Heimspiel, das war ein schweres Spiel am Sonntag gegen Duderstadt. Wir haben jetzt zwar schon 7 Miese, haben aber schon einige gute Gegner gehabt und das ist eine Truppe, die mit ganz viel Geld arbeitet. Gut, dass wir jetzt die 8 Punkte haben und dann mal gucken, was nächste Woche passiert. Liebenau ist somit aktuell Tabellensiebter. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.